Erster Mose ging von Moab auf den Berg Nebo. Der Berg war bei Jericho. Dort zeigte Gott ihm das ganze Land. Es war das Land Gilead bis Dan 2. Er zeigte auch Naphtali und Ephraim. Auch Manasse und Juda bis zum Meer. Dritter, er zeigte das Land im Süden. Auch das Tal vom Jordan. Die Stadt Jericho mit Palmen war auch dabei. Das Land ging bis nach Zoar. Vierter, Gott sagte zu Mose, das ist das Land. Ich habe es Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Ich sagte, ich gebe es euren Kindern. Du hast es jetzt gesehen. Aber du kannst nicht dorthin gehen. Fünfter Mose, der Diener Gottes, starb dort. Er starb im Land Moab. Gott hatte es so gesagt. Sechster Mann begrub ihn in einem Tal in Moab. Das Tal war bei Beth Peor. Niemand weiß, wo sein Grab ist. Das ist bis heute so. Siebter Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren noch gut. Er war noch stark und gesund. Achter, die Israeliten weinten um Mose. Sie waren in Moab. Sie weinten 30 Tage lang. Danach hörten sie auf zu trauern. Neunter, Josua, der Sohn von Nun, war weise. Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Die Israeliten hörten auf Josua. Sie taten, was Gott Mose gesagt hatte. Zehnter, in Israel gab es keinen Propheten wie Mose. Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Elfter, Mose tat viele Zeichen und Wunder. Er war Gottes Bote in Ägypten. Er tat sie für den Pharao und sein Volk. Auch für das ganze Land Ägypten. Zwölfter, Mose zeigte große Stärke und Macht. Ganz Israel sah das.